العز الإسلامي بنصره ومذل الشر بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره أما بعد. Wir machen inshallah weiter mit dem Fajr unterrichten und das Buch Jama' al-Ulum al-Hikam von Imam ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Wir sind jetzt beim und wir sind gerade beim 23. Hadith. Okay? At-Tahuru Shatru al-Iman. Also an Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. Also von Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu, er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, die Reinheit ist die Hälfte des Imans und Alhamdulillah füllt die Waage. Wa subhanallahi walhamdulillahi füllen oder füllt, was zwischen die Himmel und Erde ist. Und das Gebet ist ein Licht und das Sadaqa ist ein Strahlen, ist ein Leuchten, ein Burhan, ein Argument. Das haben wir ja letztes Mal erklärt. Und die Geduld ist ein Strahlen. Und der Koran ist ein Argument oder ein Beweis für dich oder gegen dich. Alle Menschen gehen. So gibt es einen, der sich verkauft und somit freikauft oder ins Verderben stürzen lässt. Überliefert bei Muslim. Und wir sind gerade bei was? Sadaqa haben wir letztes Mal gemacht. Nach Sabr. Nach Sabr kommt was und Koran ist Hujja für dich oder gegen dich. Ibn Rajab rahimahullah sagt, und seine Aussage sallallahu alaihi wasallam und der Koran ist ein Argument oder ein Hujja oder ein Beweis für dich oder gegen dich. Was dem betrifft, Allah Azza wa Jalla sagt, وَنُنَزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ولا يزيد الظالمين الا خساره. Also irhamkumullah. Also Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt, und wir senden von dem Koran hinab was Reinheit, Heilung und Barmherzigkeit für die Gläubigen ist, und der vermehrt die Ungerechten nichts außer Verlust. Surat al-Isra, Vers 82. Einer der Salaf sagte, keiner sitzt mit dem Koran und steht davon mit nichts aus, sondern entweder er gewinnt was oder er verliert. Entweder gewinnt er oder verliert er. Und dann hat er diesen Vers rezitiert. Und es wurde von Amr ibn Shu'aib überliefert von seinem Vater, von seinem Großvater, von den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, Al-Quran wird Yawm al-Qiyamah als Mann dargestellt. So wird der Mann, so wird der eine gebracht, der es trägt. Und, also der eine, der den Koran trägt, yani was auswendig gelernt hat, ja, jedoch seinen Befehl widersetzt hat. So wird dieser Koran, der als Mann dargestellt wird, als Gegner für ihn dargestellt. Okay, und er sagt, also gegen der Streitpartner, ja, und er sagt, ja Rab, du hast mir ihm aufgetragen, so war er der schlechteste oder der bösartigste Träger. Er hat meine Grenzen überschritten und meine Pflichten verloren gehen lassen und meine Sünde begangen und die Gehorsamkeit zu mir unterlassen. So, hört er nicht auf, das zu sagen, oder hört er nicht auf, gegen ihn die Argumente und die Beweise auf den Kopf zu schlagen, sozusagen, bis gesagt wird, übernimm ihn. Dann nimmt er ihn von seiner Hand und schiebt ihn, bis er ihn ins Feuer auf seine Nase stürzen lässt. Okay? Und dann wird der fromme Mann gebracht, der das getragen hat, ja, den Koran, den Befehl bewahrt hat davon. Okay? So, er steht dann als Verteidiger für ihn und sagt, ja Rab, du hast mich ihm aufgetragen. So war er der beste Träger. Er hat meine Grenzen bewahrt und er hat meine Pflichten, ist nach meine Pflichten nachgegangen und meine Sünden hat er gemieden. Und die Gehorsamkeit zu mir hat er gefolgt oder ist er befolgt. Und so hört er nicht auf, die Argumente für ihn zu sagen, bis gesagt wird, übernimm ihn. Dann nimmt er ihn von seiner Hand und bringt ihm dann oder zieht ihm dann der Schmuck von Al-Istabrak an. Okay? Und setzt ihm eine Krone auf und gibt ihm ein Glas von Wein. Okay? Aber ich sage gleich zu dieser Sache, Ibn Rajab sagte hier, und es wurde überliefert. Was haben wir gesagt? Genau, das ist eine Art von Tada'if. Tada'if, yani was? Wenn man etwas als schwach schon überliefert, wenn man etwas beschwächt, dann sagt man, es wurde gesagt. Okay? Und hier sagt Ibn Rajab was? Und es wurde von Amr ibn Shu'aib, von seinem Vater, von seinem Großvater, von Nabi sallallahu alaihi wasallam überliefert. Okay? Es wurde überliefert, yani es ist nicht sahih. Okay? Jedoch yusta'nasu biha, yani, was heißt das? Das heißt, man kann das über yani, sagen oder berichten, einfach so, um Lehre daraus zu ziehen und nicht als Beweis darauf zu stützen. Versteht man den Unterschied? Okay? Und Ibn Mas'ud sagte, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, Al-Qur'an shafi'un mushaffa' wa mahilun musaddaq. Das heißt, Al-Qur'an ist ein Fürsprecher, den die Fürsprache auch erlaubt wird. Okay? Und ein Bezeuger, den geglaubt wird. Okay? So, wer den Koran vor sich lässt, den führt er zu Al-Jannah. Und wer es hinter seinen Rücken lässt, den führt er zu An-Nar, zum Feuer. Und von ihm auch, von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, ist überliefert, dass er sagte, der Koran wird Yawm al-Qiyamah gebracht. So wird er Fürsprache für seinen Besitzer machen, yani jemand, der das getragen hat. So wird er ein Anführer oder ein Führer für ihn zu Al-Jannah. Oder er bezeugt gegen ihn, dann ist er ein Fahrer zu ihm zur Hölle, zum Feuer. Und Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu sagte, dieser Koran bewahrt für euch einen Lohn und bewahrt für euch eine Sünde oder eine Sünde, ja, eine oder eine Buße. So folgt dem Koran und der Koran soll euch nicht folgen. Denn derjenige, der dem Koran folgt, den führt er oder bringt ihn zu den Gärten von Al-Jannah. Und derjenige, den der Koran folgt, ja, yani der Koran folgt ihm, ja, den schmeißt er auf seinen Gesicht und schmeißt ihm dann ins Feuer. Okay? Das ist das, was die Überlieferung von Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu betrifft. Das heißt, genauso, das heißt auch derjenige, der den Koran nicht beachtet, bei dem, was er tut oder was nicht tut. Deswegen schmeißt er ihn hinter seinen Rücken. Okay? Und die Ahadith und die Überlieferungen und die Aussagen, was dem betrifft, sind sehr viele. Wir haben sie schon, jeder von uns hat sie schon einmal gelesen oder gehört, dass der Koran dafür da ist, um recht zu leiten und nicht um geleitet zu werden. Okay? Der Koran ist dafür da, um recht zu leiten. Okay? Und die Ayat im Koran und die Ahadith in der Sunna sind sehr viele darüber. Okay? Und seine Aussage, sallallahu alaihi wasallam, alle Menschen gehen, so gibt es einer, der sich verkauft und somit freikauft oder ins Verderben stürzt. Was dem betrifft, Imam Ahmad ibn Hibban überlieferten von Hadith von Ka'b ibn Ajra von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, die Menschen oder von den Menschen gibt es zwei Arten, die gehen, also, oder haben zwei Arten vom Gehen. Okay? So, gibt es eine Art, der sich verkauft und somit freikauft oder ins Verderben stürzt. Und in der Überlieferung, oder in einer Überlieferung, die Tabarani überlieferte, ist, die Menschen haben zwei Arten von Gehen. So gibt es einer, der sich verkauft und ins Verderben stürzt, oder sich freikauft oder sich opfert und somit freikauft. Wenn er sich frei opfert und somit freikauft. Und Allah Azza wa Jal sagte, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Surat al-Shams, Vers 7 bis 10. Also, Allah Azza wa Jal schwört bei was? Bei die Seele und der sie erschaffen hat oder der sie gemacht hat. Und so hat er ihr beigelegt, ihre Unsittlichkeit, oder eingelegt, ihre Unsittlichkeit und ihre Frömmigkeit. Er hat ihr gezeigt, was richtig ist und was falsch ist. Derjenige, der gewonnen hat, ist derjenige, der sie läutert. Und derjenige, der verloren ist, ist derjenige, der sie ins Verderben stürzt. Ungefähre Übersetzung. Und die Bedeutung ist, derjenige, der seine Nafs läutert durch die Gehorsamkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala, ist, dem geht's gut, hat gewonnen. Ja. Und derjenige, der sie vollstopft mit den Sünden, ist verloren gegangen oder hat verloren. Okay? So ist die Gehorsamkeit, so tut die Gehorsamkeit die Nafs läutern und reinigen, und so erhebt es diese Nafs. Und die Sünden, die Maasi, tun die Nafs vollstopfen und unterdrücken, und somit sinkt diese Nafs. Es ist ungefähr wie ein Gewicht im Wasser. Je mehr du dich von den Sünden bereinigst und je mehr du dich von der Last der Dunya bereinigst, und je mehr du von dieser Last von dir ablässt, desto mehr steigst du und schwimmst du hoch. Und je mehr du diese Last auf dich aufbaust, desto mehr sinkst du. Okay? Und der Hadith deutet darauf, dass jeder Mensch sich selber oder danach strebt, entweder sich selber ins Verderben zu stützen oder sie loszubinden von den Sünden. So derjenige, der danach nach der Gehorsamkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala strebt, so hat er sich verkauft an Allah subhanahu wa ta'ala und hat sie freigekauft von seiner Strafe. Und wer nach der Sünde gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala strebt, so hat er sich der Erniedrigung verkauft. Okay, und hat sie mit den Sünden vollgemacht, die Allahs Zorn und seine Strafe verpflichten oder erfordern. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala oder Allah azza wa jal, Inna Allaha ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Allah hat von den Gläubigen ihre Seelen und ihre Gelder gekauft, dafür, dass für sie al-jannah ist. Sie kämpfen. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. Sie kämpfen auf Allahs Weg. Was ist die Bedingung dafür? Allah hat deine Seele gekauft und dein Geld. Für was? Für Al-Jannah. Okay, was musst du dafür bezahlen? يقاتلون في سبيل الله. Sie kämpfen auf Allahs Weg. Und das Kämpfen auf Allahs Weg ist eine Art Gehorsamkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala. So töten sie und werden getötet. Das ist Allahs Aussage, nicht von Abu Usama. So kämpfen sie auf Allahs Weg, töten und werden getötet. Es ist ein Versprechen bei ihm in At-Tawrah, Al-Injil und Al-Quran. Wa'adan alayhi haqqan fi At-Tawrah wal-Injil wal-Quran. Wa man awfa bi'ahdihi min Allah. Wem gibt es, der sein Versprechen mehr halten kann als Allah subhanahu wa ta'ala? Fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'tum bih wa dhalika huwa al-fawz al-'azim. So freut euch über euren Kauf, den ihr, worauf ihr eure Eide geschworen habt, oder den ihr gemacht habt, oder den ihr geschlossen habt, und dies ist wahrlich der gewaltigste oder der gewaltige Gewinn. Okay, Surat At-Tauba, Vers Nummer 111. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. Allah, das ist einer der gewaltigsten Verse im Koran. Allah Azza wa Jalla sagt, und von den Menschen gibt es welche, die sich kaufen im Streben nach dem Wohlgefallen Allahs. Sich kaufen. Sich selber kaufen. Im Streben nach Allahs Wohlgefallen, und Allah ist barmherzig über die Diener. Okay, und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ. Sprich, wahrlich, diejenigen, die verloren haben, sind diejenigen, die sich selbst und ihre Familien يَوْمَ الْقِيَامَةِ verlieren. Wahrlich, dies ist der klarste Verlust. Dies ist der klarste Verlust. Wallahi, verloren und unglücklich ist derjenige, der sich يَوْمَ الْقِيَامَةِ selbst ins Verderben stürzt. Verloren ist derjenige, der nichts für seine Familie machen kann, Yawm al-Qiyama. Verloren ist derjenige, der Yawm al-Qiyama nicht einmal die geringste Fürsprache für seine Familie machen kann. Und wie wir wissen, gibt es Arten von Fürsprachen, könnt ihr das nachlesen in dem Buch, dies ist unsere Aqida. Es gibt eine Fürsprache, damit die Leute in Jannah kommen, oder dass die Strafe erleichtert wird. Okay, oder die Fürsprache, die Prophet sallallahu alaihi wasallam macht, dass Allah endlich, weil die Menschen diese Hitze nicht ertragen, dass Allah zwischen die Diener richtet. Okay? So, der wahre Verlust und der wahre Verlierer, auf gut Deutsch der wahre Loser, ist derjenige, der was? Der sich selbst verliert, yawm al-Qiyama. Der für sich selbst nichts tun kann, yawm al-Qiyama. Weder für sich, noch für seine Familie. Allah sagt, wahrlich, dies ist der klarste Verlust. Okay, Surat Az-Zumar, Vers Nummer 15. Und in As-Sahihain, yani, was ist As-Sahihain? Al-Bukhari und Muslim. In As-Sahihain von Abu Hurairah, radiallahu anhu, er sagte, der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, sagte, als über ihm hinabgesandet wurde, und warne deine nahesten Verwandten, Surat al-Shu'ara 214, er sagte, ja, ma'ashara Quraysh, o ihr Quraysh, o ihr Leute von Quraysh, ishtaru anfusakum min Allah, kauft euch von Allah, kauft eure Seelen frei von Allah, la ughni ankum min Allah shay'a, denn ich nutze euch bei Allah gar nichts. Okay? Ja, Bani Abdul Muttalib, o ihr Söhne von Abdul Muttalib, seine Familie. Ich nutze euch bei Allah gar nichts. Ja, Fatima bint Muhammad, o Fatima, Tochter von Muhammad. Ich kann dir bei Allah nichts nutzen. Okay? Ja, Ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. O, du Tante von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ich nutze dir bei Allah gar nichts. Okay, das ist die Überlieferung bei Muslim. Er sagte, o ihr Leute von Quraysh, kauft euch frei von Allah, ich nutze euch bei Allah gar nichts. O ihr Söhne von Abdul Muttalib, ich nutze euch bei Allah gar nichts. Und in der Überlieferung, oder in einer Überlieferung von Al-Bukhari, er sagte, ja, Bani Abdi Manaf, kauft euch von Allah. Denn, o ihr Leute von Abdul Muttalib, kauft euch von Allah. O du Tante von Rasulullah, O du Fatima, Tochter von Muhammad, kauft euch beide frei von Allah. Oder? Denn ich nutze euch bei Allah gar nichts. Okay? Und in einer Überlieferung vom Muslim ist, dass er Quraysh rief. Sallallahu alaihi wasallam. Ihr wisst, die Dawa in Mekka war 3 Jahre geheim. Und dann hat Allah azza wa jal befohlen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam offenkundigt wird mit seiner Dawa. So stieg er auf einen Berg und rief sie alle, jeder mit seinen Familien, jede Großfamilie rief er. Und sagte, wenn ich euch erzähle jetzt, dass hinter diesem Berg, Ritter sind, die euch angreifen wollen, würdet ihr mir glauben? Sie sagten, wir haben bei dir nie eine Lüge gesehen. Natürlich würden wir dir glauben. Dann hat er gesagt, so bin ich ein Warner für euch vor einer schmerzlichen Strafe. Und hat ihnen die Dawa verkündet. Dann sagte Abu Lahab, er sagte, Tabbalak, ins Verderben sollst du gehen, oder wie heißt das auf Deutsch? Zugrunde sollst du gehen. Deswegen hast du uns gerufen, aber Allah Azza wa Jal hat ihm das nicht vergessen. Allah Azza wa Jal hat ihm das nicht vergessen und hat für ihn eine Sura extra hinabgesandt. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa mra'atuhu hammalat al-hatab, fi jidiha hablum minna. Eine ganze Sura wurde hinabgesandt als Antwort auf ein Wort von diesem Kafir. Okay? Und schaut, Abu Lahab ist wer? Wer ist Abu Lahab? Der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nutzte ihm gar nichts. Es nutzte ihm gar nichts. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja Fatima, meine Tochter, ich nutze ihr bei Allah gar nichts. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Tochter nichts bei Allah nutzt, was soll er dann für dich machen? Okay? Er sagte, ja Bani Ka'b ibn Lu'ay, rettet euch vor dem Feuer. O Bani Murrat ibn Ka'b, rettet euch vor dem Feuer. O Bani Abd Shams, rettet euch vor dem Feuer. O Bani Abd Maraf, rettet euch vor dem Feuer. O Bani Hashim, rettet euch vor dem Feuer. O Bani Abd Muttalib, rettet euch vor dem Feuer. O Fatima, rette dich vor dem Feuer. Denn ich nutze dir bei Allah gar nichts. Und der Tabarani und Al-Kharaiti überlieferten von Hadith ibn Abbas marfu'an, yani vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, wer sagt, wenn er aufsteht, Subhanallah wa bihamdih 1000 Mal, dann hat er sich von Allah gekauft. Und wer sagt das? Und er ist dann am Ende seines Tages frei gekauft vom Feuer. Wer sagt, wenn er aufsteht, Subhanallah wa bihamdi, 1000 Mal, so hat er sich vom Feuer, so hat er sich von Allah freigekauft. Und wer, und am Ende seines Tages, ist er dann freigekauft vom Feuer. Okay? Und eine Gruppe von den Salaf, oder mehrere Leute von den Salaf, haben sich von Allah freigekauft durch ihre Gelder. So gibt es welche von denen, der mit sein ganzes Geld gespendet hat, wie Habib ibn Abi Muhammad. Und von ihnen gibt es welche, die ihr Gewicht in Silber gespendet haben, 3-mal oder 4-mal, wie Khalid al-Tahawi. Und von ihnen gibt es welche, die wir kennen auch von den Sahaba, wie zum Beispiel wer? Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Als er bei Ghazwat al-Usra, bei Ghazwat Tabuk, Omar sagte, heute bin ich schneller als Abu Bakr. So ging er nach Hause und brachte die Hälfte seines Besitzes zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Du musst dir das einmal vorstellen. Die Hälfte seines Besitzes trennt er sich davon und bringt es zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, Mada abqayta li ahlika ya Umar? Was hast du für deine Familie übergelassen, ya Umar? Er sagte das Gleiche. Er sagte, gut hast du getan. Dann kommt Abu Bakr radiallahu an. Abu Bakr al-Siddiq, Sahibu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sein Gefährte, sein engster Gefährte, kommt und hat sein ganzes Geld gebracht. Sein ganzer Besitz hat er gebracht. Dann hat der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihm gefragt, was hast du für deine Familie übergelassen? Er sagte, abqaytu lahum Allah wa Rasul. Ich habe für sie Allah und seinen Gesandten übergelassen. Uthman, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ruft zum Spenden. Er sagt, für mich, ich übernehme 1000 Pferde mit das, mit das, mit das, mit ihrer Ausrüstung, mit und das Gleiche und das Gleiche. Ich kenne die Anzahl gar nicht. So dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm. Uthman schadet nichts mehr, was er nach heute tut. Er hat so viel gemacht, er hat sich von Allah freigekauft. Okay? Und es gibt auch eine Geschichte von einem anderen Sahabi, radiallahu anhu, der hörte eine Aussage, ich glaube, diesen Vers war das, und von den Menschen gibt es welche, die sich von Allah freikaufen. Er sagte, ja, Rasulallah, kann ich mich von Allah freikaufen? Er sagte, ja. Er sagte, ich habe einen Garten. Ich habe einen Garten, der hat so, und ich glaube, 1000 Balmen, glaube ich, ja, in Medina. Ja? Es gibt nichts Besseres als ihr Wasser und ihr Schatten. So, nimmt das mein Herr von mir an, dass ich mich davon freikaufe von Allah subhanahu wa ta'ala? Er sagte, ja. Er rennt nach Hause und sagt seiner Frau, ich habe diesen Garten Allah verkauft. Seine Frau nimmt noch die Datteln von dem Mund ihrer Kinder raus und sagt, rabihal bay'u, rabihal bay'u, rabihal. Sagt zu ihrem Mann, erfolgreiches. Eine andere Frau von heute hätte gesagt, was hast du getan? Hast du uns Existenz weggenommen? Hast du das? Hast du das? Aber diese Frauen haben das verstanden. Und diese Männer haben das verstanden. Sie haben verstanden, dass man für die Akhira pflanzt. Für die Akhira pflanzt. Und dass man sich von Allahs Groll und Allahs Wut und Allahs Strafe somit freikauft. So hat er ein vergängliches Garten gegen einen Garten in Jannah ausgetauscht. Wallahi, wirklich erfolgreiches Handeln. Und diese Beispiele sind nicht nur in der Zeiten von Salaf und Sahaba, sondern diese Beispiele sehen wir heute. Diese Beispiele sehen wir heute. Wallahi, wir haben oft gesehen, dass Leute ihr letztes Geld gegeben haben auf der Hijra fi sabilillahi azza wa jalla. Und diejenigen, die zurückgeblieben sind, sage ich, wallahi, kommt zu Ard al-Jihad, dann versteht ihr die wahre Spende. So dass jemand sein letztes Geld wirklich spendet. Und dass jemand nicht schaut, Existenz. Und dass unsere Frauen, die Muhajirat, in Häusern leben, die Frauen wahrscheinlich dort nicht einmal als Abstellkammer damit zufrieden werden. Aber sie geben für Akhira. Wallahi, meine Brüder, ich erzähle euch heute eine Geschichte. Die Frau von einem Bruder, der mit uns ist. Ihr kennt sie alle, ich brauche nicht ihren Namen zu erwähnen oder wer der Bruder ist. Oder ihr kennt den Bruder alle. Eine Schwester, die sich von allem getrennt hat. Alles gelassen hat für Allah subhanahu wa ta'ala. Sie hat ihrer Familie einen Brief geschrieben, hat darum gebeten, dass ich das lese. Wallahi, als ich das gelesen habe, kamen mir die Tränen in die Augen. Eine Schwester, 16 Jahre alt. 16 Jahre alt. Aber Uqsim Billah, sie hat mehr verstanden als die ganzen Gelehrten in ihrem Palast. Sie schreibt ihrer Eltern, ich bin gegangen, obwohl ich euch liebe, aber meine Liebe zu Allah und seinen Gesandten ist noch größer. Allahu Akbar. Sie sagt, mein Traum und mein Lebensziel ist, dass ich Shahida fi Sabilillah werde. Wallahi, dieses Verständnis ist eine Schande über jeden Mann, der zurückbleibt. Dieses Verständnis von Al-Wala wal-Bara ist eine Schande für jeden, der zurückbleibt. Sie schreibt, in Deutschland habe ich mein schönes Zimmer gehabt, aber meine Geschwister wurden unterdrückt und ich kann in kein Land leben, wo meine Geschwister unterdrückt werden. Allahu Akbar. Sie sagt, ich kann in kein Land leben, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam beleidigt wird. Und bringt die Aya, zieht zu denjenigen, deren Seelen die Engel nehmen. Sie sagen, wo wart ihr? Sie sagen, wir waren schwach im Lande. Sie sagen, ihre Antwort wird sein. War Allahs Erde nicht groß genug, so dass ihr hättet auswandern können? Ihr Ende ist Jahannam. und schlimm ist das Ende. Wallahi, ich habe so viel Tafsir von dieser Ayah gelesen. So viel Tafsir. Von vielen Gelehrten, bei denen wir gesessen sind, habe ich den Tafsir von dieser Ayah gehört. Aber Wallahi, kein Tafsir ist in meinem Herzen so gedrungen und hat mich erschüttert, wie der Tafsir dieser Schwester. Wie die Deutung dieser Schwester. Denn sie hat diese Ayah nicht mit Worten gedeutet, sondern sie hat diese Ayah mit was? Mit ihren Taten gedeutet. Und das ist nur eine Schwester. Das ist nur eine Schwester. Ich gebe euch Beispiele und diese Beispiele gelten vor allem den Zurückgebliebenen. Aber auch uns, damit wir ein Beispiel daran nehmen und sehen, was unsere Frauen bereit sind zu opfern. So sollten wir noch mehr opfern. Wallahi, eine andere Schwester, möge Allah sie als Shahid akzeptieren. Es gab, ihr Mann kam zu mir und sagte mir, es gibt ein Problem. Okay, mach mal ein Gespräch. Was ist das Problem der Schwester? Vor dem Gespräch denke ich mir, die Schwester will vielleicht eine Klimaanlage, einen Flachbildfernseher, dass sie mit dieser Situation hier nicht zufrieden ist. Wisst ihr, was das Problem dieser Schwester war? Sie sagt, ihr habt eure Arbeit. Ich will nicht dumm herumhocken. Ich will was tun. Sie will schießen, sie will lernen, sie will was machen. Sie will ein Teil dieses Dschihads sein. Das ist ihr Problem. Wallahi, keine Woche verging und sie war Shahid. Versteht ihr, was ich sage? Versteht ihr, was ich meine? Abu Dawud, möge Allah Azzawajal ihn beschützen. Er sagte einmal seiner Frau, er war wütend, er sagte einmal deiner Frau, wenn du das nicht machst, schicke ich dich nach Deutschland zurück. Wisst ihr, was die Antwort war? Sie sagte, was redest du da? Ich bin doch nicht für dich ausgewandert. Sie sagte ihm, ich bin nicht für dich ausgewandert, dass du mich nach Deutschland zurückverfrachtest. Ich bin für Allah subhanahu wa ta'ala ausgewandert. Diese Seelen und dieses Verständnis überwiegt das Verständnis von vielen, die zurückgeblieben ist. Und das sind wahrlich Leute, für die ich bezeuge, für die wir bezeugen, dass Allah sie ihr Handel angenommen hat. Und dass sie sich wirklich vor Allahs Strafe freigekauft haben. Das sind Beispiele, so lade ich jeden, der Wissen behauptet. Ich sage ihm, komm und lern hier. Lernt hier die Umsetzung von Al-Wala wal-Bara und lernt hier den Tawhid, den praktischen Tawhid. Genug gelesen und gehört. Hier wird der Tawhid gelebt. Hier ist der eine von uns bereit, seine eigene Familie für Allah subhanahu wa ta'ala zu töten. Wir haben unter uns deutsche Brüder. Deutsche. Echte Deutsche, wie man das so sagt. Gegen wen will er kämpfen? Wen will er töten? Sein Volk. Sein eigenes Volk. Sagt mir bitte, gibt es ein mehr Verständnis von Al-Wala und Al-Bara als das? Bei Allah, nein. Und was erinnern uns diese Beispiele? An die Sahaba, radhiyallahu tabaraka ta'ala alayhi. Abu Bakr al-Siddiq sitzt mit seinem Sohn Abdurrahman. Später, nachdem Abdurrahman was? Den Islam eingenommen hat. Angenommen hat. Und der Abdurrahman ist damals mit dem Kuffar in Badr ausgerückt. Und Abu Bakr natürlich mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. So erzählt Abdurrahman seinem Vater, er sagt, Wallahi, mein Vater, ich habe dich mehrmals gesehen und ich habe immer so einen Bogen um dich gemacht. Wisst ihr, was die Antwort war von seinem Vater? Ich habe nach dir gesucht, um dir den Kopf abzuschlagen. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Badr Gefangene genommen hat, so hat er die Sahaba um Rat gefragt. Was sollen wir mit denen machen? Wisst ihr, was Omar gesagt hat? Er sagte, den gibst du denen, den gibst du denen. Jeder soll seinen Verwandten nehmen und ihm den Kopf abschlagen, so dass die Kuffar wissen, dass wir keine Barmherzigkeit und keine Zuneigung zu ihnen haben und so lernen sie uns kennen. Abu Bakr war der Meinung, was? Wir sollen sie gegen Geld oder gegen Dienstleistung freilassen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam nahm die Meinung von Abu Bakr an. Allah azza wa jal hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie sagt man da? Yani, Nein, tadeln will ich ja eben nicht sagen. Ja, ne, Allah Azza wa Jalla hat dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam eine leichte Kritik gegeben im Koran. Er hat gesagt, وَلَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَدْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Gäbe es nicht schon ein Buch von Allah, darüber hätte euch eine schmerzliche Strafe getroffen für, wegen das, was ihr genommen habt. Versteht ihr? Das ist Al-Wala'u wal-Bara'. Und hier lernt man Al-Wala'u wal-Bara'. Hier lernt man das. Deswegen erinnere ich mich immer gerne an eine Aussage von einem Gelehrten. Der hat immer bei jedem Dars fast herumgeschrien und gesagt, wenn der islamische Staat entsteht, würde ich sogar als Postbote dort arbeiten. Als der islamische Staat in Taliban in Afghanistan entstanden ist, haben ihm die Brüder geschrieben. Sie haben gesagt, komm, sei der Direktor von der Post, nicht nur der ein Postbote. Aber komm, wir brauchen keine Gerede. Die Frauen, die vergewaltigt werden und die Kinder, die getötet werden und die Muslime, die bombardiert werden, die haben es genug. Die haben genug von Beileidsprechungen und es tut mir leid und weinen und Tränen. Davon haben die Muslime genug. Wir wollen Taten. Wenn du mein Imam bist, إِذَا كُنْتَ إِمَامِ فَلْتَكُنْ أَمَامِ. Wenn du mein Imam bist, dann sei vor mir. Das Wort Imam kommt von das Wort, dass jemand vor einem steht. Imam kommt von Amam, dann sei vor mir, dann bist du mein Imam. Wir können, jeder kann schön kritisieren, aber wer kann was tun? Das ist Al-Wala'u wal-Bara'. Und das ist das wahre Freikaufen von Allahs Strafe, subhanahu wa ta'ala. Okay, ich habe jetzt ein bisschen yani, von mir selber was erzählt, verzeiht mir inshallah. Und von den Salaf gibt es auch welche, sagt Ibn Rajab, die sich bemüht haben, gute Taten zu machen und sagen, ich bin ein Gefangener. Ich bin ein Gefangener und strebe danach, mein Nacken loszubinden. Durch die guten Taten. Und davon ist Amr ibn Ataba radiallahu anha oder Amr ibn Utba radiallahu anhu. Und von ihnen gab es welche, die jeden Tag 12.000 Tasbiha machen, 12.000 Mal Subhanallah sagen. Das ist ungefähr die Anzahl der Diyya, des Blutsgeld für ihn. Okay, so bezahlt er sein Blutsgeld sozusagen durch Tasbih. Als hätte er sich selbst getötet. Als hätte er sich selbst getötet. Und so er sich freikauft durch die Diyya 12.000 Tasbih. Subhanallah. Al-Hasan sagte, Al-Mu'min fi dunya kal-Asir. Der Gläubige ist in der Dunya wie der Gefangene. Er strebt danach, seinen Nacken loszubinden. Er ist sich nicht von nichts sicher, bis er Allah Azza wa Jalla trifft. Und er sagte, Ibn Adam, du gehst und kommst im Streben nach dem Gewinn oder nach den Gewinnen. Ja, so soll deine Sorge dein Nafs sein. Denn du wirst nichts mehr gewinnen wie sie. Und Abu Bakr ibn Ayyash sagte, ein Mann sagte mir eines Tages, während ich ein Jugendlicher war, tu den Nacken von der Dunya gewinnen. Von den, oder tu den Nacken von der Dunya retten, von der Sklaverei in der Akhira. Denn der Gefangene der Akhira, der wird niemals losgebunden. Er sagte, Wallahi, als ich dieses Wort gehört habe, habe ich es nie wieder vergessen. Und einer der Salaf weinte und sagte, er strebte immer zu weinen und sagen, ich habe keine zwei Nafs. Ich habe nur eine. Wenn sie vergeht, finde ich keine, habe ich keine mehr. Wenn sie mir verloren geht, habe ich keine mehr. Okay? Und Muhammad ibn al-Hanafiyya sagte, Allah Azza wa Jal hat Al-Jannah als Preis für eure Seelen gemacht oder bestimmt. So, verkauft nichts. verkauft sie nicht für was anderes. Okay? Und er sagte auch, derjenige, dessen Nafs für ihn wichtig ist oder yani, teuer ist, dann ist in der Dunya darin keinen Wert. Dann hat er in der Dunya darin keinen Wert. Und es wurde zu ihm gesagt, wer hat von den Menschen am meisten Wert oder Stellung? Er sagte, derjenige, der nicht sieht, dass die Dunya für ihn eine Gefahr ist. Okay? Derjenige, der nicht sieht, der die ganze Dunya nicht für ihn nichts bedeutet. Ja. Okay? Ungefähre Bedeutung. Und einer sagte als Gedicht, ich tue die wertvolle Nafs für ihren Herrn verkaufen und die ganzen Geschöpfen, keiner kann einen Preis dafür bezahlen, außer ihren Herrn. Okay? So, dadurch besitzt du die Akhira. So, wenn ich sie gegen etwas von der Dunya verkaufe, dann ist das wahrlich eine Täuschung. Denn wenn meine Nafs geht durch eine Dunya, die ich bekomme, dann vergeht meine Nafs und auch der Preis. Okay? Ende dieses Hadithes. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta.